wieder da. Natürlich bin ich wieder da. Ich konnte doch nicht zulassen, dass... Wäre ich doch eher wieder hier gewesen. Vielleicht ist es besser so. Das darfst du nicht sagen. Alles wird wieder gut. Nein. Wir sind jetzt zusammen. Wenigstens darf ich dich ein letztes Mal sehen. Mein Zuhause haben wir endlich hier für immer. Glaube mir, denn du weißt, ich bin für dich da. Wie ich sah, gibt es eins nur, was zählt, bei allem, was auch geschah. Da, wo mein Herz zu Hause ist, will ich für immer sein. Bin zu Hause nur bei dir, bleib bei... Belle? Ja? Ich? Nein. Nein, verlass mich nicht. Ich liebe dich.